Zweitens, Religion und Kult. Ein Gelübde ablegen. Vobre aliquid. Votum facere. Voto se obstringere. Ein Gelübde erfüllen. Votum solvere. Votum redere. Ein Fest feiern. Diem festum agere. Diem festum celebrare. Opfern. Ein Opfer darbringen. Rem divinam facere. Rem divinam instituere. Mactare dis hostiam. Sacra facere. Den Göttern Weihrauch und Wein opfern. Dies rem divinam ture aquino facere. Menschenopfer darbringen. Homines pro victimis immolare. Die Geister der Abgeschiedenen versöhnen. Manis mortuorum expiare. Durch religiöse Bedenken verhindert sein. Religione teneri. Religione impediri. Religiöse Bedenken in jemandem erwecken. Religionem afferre aliqui. Etwas für ewige Zeiten als heilig erklären. Sempiterna religione obligare aliquid. Wahrsager aller Art. Omne genus hariolarum. Omne genus hariolarum. Voller Aberglauben sein. Superstitione imbutum esse. Superstitione imbutum esse.